Der Visionär. Wir tragen die Fackel durch die Dunkelheit. Wir begrüßen unsere Zuhörer zur völkischen Schulung. Denn wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Das Erste Deutsche Reich bis zum Westfälischen Frieden, Teil 4. Kaiser Friedrich Barbarossa, 1125 bis 1190 und Herzog Heinrich der Löwe. Die Kaiserwahl zu Frankfurt. Die Stadt Frankfurt am Main hatte sich in den ersten Märztagen des Jahres 1152 besonders festlich geschmückt. Fahnen bauschten sich im Frühlingswind, Girlanden hingen an den Häusern, der neue König sollte gewählt werden. Dem verstorbenen Herrn Konrad III. Trauerten nicht viele Bauern und Bürger nach. Er war zu schwach gewesen. Jahrelang hatten die Kämpfe mit seinen Vettern, den Welfen, um die Herzogtümer Sachsen und Bayern gedauert. König Konrad wollte ihnen nicht beide Länder zugleich überlassen, denn er fürchtete ihre Herrschsucht. Viel edles Blut war in diesen Kriegen geflossen und auf den Straßen hatten sich die Raubritter und Schnapphähne breit gemacht. Auch an den Ostgrenzen des Reiches wurden die Slawen wieder stark. Nun sollte Friedrich von Staufen zum Nachfolger gewählt werden. Die Bürger bewunderten die mächtigen Herren, die zur Wahl in die alte Reichsstadt einritten. Mit großer Spannung warteten alle, ob auch der Sachsenherzog Heinrich Welf, den seine Leute den Löwen nannten, erscheinen würde. Auch er beanspruchte Sachsen und Bayern und unterzeichnete jetzt schon trotzig alle Schriftstücke mit Herzog von Bayern. Seine Stimme galt bei der Wahl am meisten. Die Neugierigen wurden nicht enttäuscht. In prachtvollem Zuge ritt eines Morgens der junge Welfenfürst in Frankfurt ein. Die Bürger schauten ihm ehrfurchtsvoll nach. Ohne langes Zögern ließ er sich bei Friedrich melden. Friedrich von Staufen und der Welfe waren Vettern und hatten manche frohe Jugendstunde miteinander verlebt. Aber der junge Heinrich war ehrgeizig und eigenwillig. Würde auch er Friedrich wählen? Doch die beiden Fürsten, der schlanke, rotblonde Staufe und der schwarzhaarige Welfe, einigten sich schnell. Wenn du, Friedrich, mir gegenüber gerecht bist und mir mein Erbe Bayern zusprichst, wähle ich dich. Ich habe zu dir das Vertrauen, dass du das Reich mit starker Hand regieren wirst. Ich selbst habe an der Ostgrenze genug Arbeit. Friedrich reichte ihm mit festem Druck die Hand. Ich danke dir, Vetter, dir soll dein Recht werden. Du sollst dich auf mich verlassen können, Friedrich, fuhr Heinrich der Welf fort. Auch mein Schwert wird dir in Notzeiten helfen. Beide Fürsten traten Arm in Arm vor das Tor des Hauses. Da wussten die Harrenden, dass die Wahl Friedrichs gesichert war und dass eine neue Zeit anbrach. Der Streit zwischen dem Welf und dem Staufer schien beendet. Heil- und Jubelrufe begrüßten die beiden Männer. Schon wenige Tage später wurde Friedrich von Staufen in Aachen gekrönt. Heinrich der Löwe kämpft um den Ostraum. Durch Sumpf und wildes Buschwerk des mecklenburgischen Landes schlichen die Geheimboten der Slawenfürsten. Vorsichtig mieden sie die Siedlungen der Deutschen und machten einen großen Bogen um deren feste Wohnhäuser, fruchtbare Felder und fette Weiden. Manchen Blick tödlichen Hasses sandten die slawischen Läufer hinüber. Mit dem eisernen Schwert und dem eisernen Pfluge hatten die Deutschen ihrem Volke in jahrelangen Kämpfen einen Fußbreit Boden nach dem anderen entrissen. Heinrich der Löwe, der gefürchtete jetzige Herr des Landes, hatte sie alle geschickt, die Krieger, Bauern und die Christenpriester. Aber jetzt war das Maß voll. Wohl war der tapfere Obotritenführer Niklot in hartem Ringen gefallen, aber seine Söhne führten den Kampf weiter. Die eiligen Boten riefen zu den Waffen. Ganz Mecklenburg stand in hellem Aufruhr. Die deutschen Siedlungen brannten. Alle Männer und Frauen wurden in die Sklaverei geschleppt oder getötet. Als diese Nachricht Heinrich den Löwen erreichte, fuhr er auf. Wie ein Sturmwind brauste er mit seinen Gepanzerten heran. Manch edles Pferd brach bei der wilden Hetze unter seinem Reiter zusammen, aber es gab kein Aufhalten. Die Slawenfürsten hatten sich in der Feste Werle verschanzt und bargen sich hinter meterdicken Wällen, die bislang noch kein Mensch erobert hatte. Aber Heinrich Welf hieß nicht umsonst der Löwe, und er hatte viel auf seinen zahlreichen Kriegszügen gelernt. Äxte dröhnten, Bäume wurden gefällt, bald ragten vor den Wellen riesige Kriegsmaschinen auf. Die schleuderten dicke Steine in die Burg und zerstörten die Häuser, oder sie rammten die Wälle, um sie zu erschüttern. Da, eines Morgens, hörten die Eingeschlossenen ein seltsames Geräusch tief unter ihren Füßen. Herzog Heinrich hatte Bergleute aus Goslar geholt, die wie die Maulwürfe den Wallring zu untergraben begannen. Kopflosigkeit und großer Schrecken erfasste die Slawen. Werles Tore öffneten sich und die Fürsten erschienen, demütig das Schwert auf den Rücken gebunden. Mecklenburg mit der aufblühenden Stadt Lübeck und ein Teil der Ostseeküste waren wieder in deutscher Hand. Die Kunde von des Herzogs Heldentaten eilte durch ganz Deutschland. Heinrich der Löwe verweigert dem Kaiser die Hilfe. In Chiavenna am Fuße der Alpen lockte die Sonne schon alle Frühlingsblumen heraus und ließ die Welt schön und heiter erscheinen. Doch dem deutschen Kaiser Friedrich Rotbart, der seit einigen Tagen in dieser oberitalienischen Stadt weilte, war es heute nicht froh ums Herz. Missgestimmt überdachte er seine Regierungszeit. 24 Jahre war er schon König der Deutschen, 21 Jahre römischer Kaiser. Wie viel Sorgen und wie viel Kämpfe hatten ihm diese beiden Jahrzehnte schon gebracht? Mit froher Zuversicht war er an den Aufbau des Reiches gegangen. In Deutschland gelang ihm alles nach Wunsch. Fast immer hatte dort Landfriede geherrscht. Doch welche Schwierigkeiten hatte er in Italien gefunden? Das widerspenstige Mailand musste allein 2 volle Jahre belagert werden, bis sich die stolze Stadt endlich ergab. Mit grimmigen Auflachen dachte Friedrich an die Stunde zurück, in der die Stadtväter vor ihm erschienen waren, barfuß, jeder mit einem Strick um den Hals und einem blanken Schwert auf dem Rücken, um dem Kaiser die Stadtschlüssel zu übergeben. Nach den Stadtvätern waren damals die Bürger erschienen, im Bußgewande, mit Asche auf dem Haupte. Ein hartes Gericht war trotz dieser Übergabe erfolgt. Er, der Kaiser, hatte Mailand zerstören lassen. Die Bewohner mussten sich in 4 getrennten Dörfern neu ansiedeln. Kaiser Friedrichs Gedanken weilten dann bei der Kaiserkrönung. Nur ungern hatte ihm der Papst die Krone aufs Haupt gesetzt. Kaum trug sie Friedrich einige Stunden, da brach in Rom ein Aufstand los. Nur in heißem und verbissenem Zweikampf konnte die feindliche Übermacht zusammengeschlagen werden. Ja, das Kaisertum war auf gute deutsche Art erkämpft worden. Heinrich der Löwe, sein Vetter, hatte eigenhändig eine große Menge Empörer über die Petersbrücke in den Tiber geworfen. Aber nur kurze Zeit konnte der Papst seinen Hass gegen den Kaiser zurückdrängen. Auf dem Reichstage zu Besançon war der päpstliche Kanzler Roland erschienen. Anmaßend erklärte er den Großen des Reiches, dass der Kaiser seine Würde einzig und allein dem Papst verdanke. Voller Befriedigung erinnerte sich der sinnende Kaiser daran, dass der päpstliche Gesandte nur durch sein Eingreifen dem sicheren Tode entgangen war. Und auch heute, wo er zum 5. Male in Italien weilte, war der Papst noch immer von dem Gedanken besessen, Gott habe ihm alle Macht über die Kirche und das Heilige Römische Reich deutscher Nation in die Hand gegeben. Mit dem Kirchenfürsten hatte sich nun wieder die norditalienische Stätte verbunden. Da hatte er eilige Boten in die Heimat gesandt. Sie sollten Heinrich den Löwen holen. Ihn wollte der Kaiser um Hilfe bitten. Immer wieder trat der Kaiser an das Fenster, von dem aus man den Weg in die Alpen verfolgen konnte. In seinem schmalen, kühnen Gesicht hatten Kummer und Sorge scharfe Falten eingeschnitten. Durch das dichte, rotblonde Haar zogen sich graue Fäden. Wo blieb der Herzog nur? Unruhe überfiel ihn. Kämpfte der Löwe mit den Slawen? Schlug er sich wieder mit dem Erzbischöfen von Bremen und Köln herum? Friedrich wusste, dass sie alle den Löwen hassten, seiner wilden Herrschen und Art seiner Erfolge wegen. Wieder spähte der Kaiser nach Norden. Er strich sich über die müden Augen. Eine Erinnerung quälte ihn. Als der Welf vor einigen Jahren in Palästina weilte, ritt er durch dessen Land und ließ sich von den sächsischen und bayerischen Lehnsleuten den Treueeid leisten, für den Fall, dass der Vetter unterwegs stürbe. Friedrich wusste, dass der heißblütige Mann ihm das nie verziehen hatte, denn er besaß Söhne. Aber musste ein deutscher König nicht vorsichtig sein? Der Löwe war übermächtig geworden. Und sein Schwiegervater, der König von England, hätte sicher gern die Hände nach dem fetten Erbe ausgestreckt. Es war ärgerlich für den Staufenkaiser, dass er seinen Lehnsmann um Hilfe angehen musste. Aber einen anderen Ausweg gab es heute nicht. Heinrichs Schwert war hier in Italien unersetzlich. Stunde auf Stunde verrann in bangem Warten. Da plötzlich, gegen Mittag, donnerten Hufe über die steinigen Straßen. Friedrich fuhr auf, endlich. Sporenklirrend trat der Herzog in den Raum. Er hatte unerschrocken den Weg über die verschneiten Alpenpässe gemacht, hatte sich durch Lawinengefahr und Schneestürme nicht beirren lassen. Dankbar streckte ihm der Kaiser die Hand entgegen und reichte ihm als Willkommensgruß einen Becher goldenen Weines. Geduldig gönnte er dem Vetter eine kleine Erholungspause. Dann begann er. »Du weißt, Herzog, dass der Papst und die lombardischen Städte sich immer wieder gegen meine Herrschaft empören. Ja, dass der Papst sogar dem Kaiser befehlen möchte. Um diesen Kampf ein für alle Mal zu beenden, bin ich wieder nach Italien gezogen. Ich glaube, zum letzten Male. Aber ich muss die Feinde erst besiegen. Zwar haben die Fürsten des Reiches diesen Kriegszug nicht beschlossen, aber du weißt, worum es geht. Komm mit deinen Mannen zu mir nach Italien und hilf mir.« Die blauen Augen in dem edel geschnittenen männlichen Gesicht richteten sich flehend auf des Herzogs Antlitz. Der Welf schwieg. Friedrich sprang auf. Er legte ihm die Hand auf die Schulter. »Heinrich, es geht um die Würde und Macht der Kaiserkrone. Hilf mir, ich bitte dich darum.« Der Herzog atmete schwer. Noch nie hatte die Stimme des Kaisers so bittend geklungen. Der Kaiser, der mächtige Rotbart, hatte um Hilfe gebeten. Das war etwas Unerhörtes. 1000 Gefühle und Gedanken jagten durch seine Seele. Friedrich wartete atemlos. Da reckte der Welf den Kopf. Langsam erhob er sich und Friedrichs Hand glitt herab. »Wer weiß, Vetter Friedrich, wie lange du hier in Italien noch zu kämpfen hast. Im Ostland habe ich weite Gebiete gewonnen, aber sie sind noch nicht genug gesichert. Und gehen verloren, zöge ich jetzt meine Krieger zurück und vereinigte sie mit den deinen. Alle meine Feinde warten auf den Augenblick, um über mein Land herzufallen, wenn ich nicht da bin. Ich vermag dir keine Hilfe zu leisten.« Friedrich war einen Schritt zurückgewichen. Seine Hand krampfte sich in die Decke des Tisches. »Du kannst nicht, Herzog? Nein, du willst nicht. Man hat mich oft genug vor deinen ehrgeizigen Plänen gewarnt. Hoffst du, mächtiger zu werden, wenn der Kaiser schwächer wird?« Seine Stimme wurde ruhiger. »Ich bitte dich noch einmal, Welf, versage mir deine Hilfe nicht.« Heinrich der Löwe wusste, dass er die Gunst des Kaisers für alle Zeiten verlieren würde, wenn er sich wieder weigerte, trotzdem klang seine Stimme hart. »Nein, ich kann nicht helfen.« Kaiser Friedrich war bis in die Lippen blass geworden. Dennoch verlor er keine Sekunde seine Würde. Nur über sein Gesicht legte sich eine eisige Starre. »Dann möchte ich dich, Vetter, auch keinen Augenblick länger der Heimat fernhalten.« Der Löwe spürte in dem veränderten Ton den ehernen Willen seines Gegners. Eine Schelle läutete. Ein Page führte den Sachsenherzog in sein Quartier. Im leeren Raum stand Friedrich. Seine Faust ballte sich, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Diese Stunde, Welf, musst du einst bitter bezahlen.« Bei Legnano wurde das Heer Friedrich Rotbarts völlig geschlagen. Da schloss der Kaiser Frieden mit dem Papst. Nach Deutschland zurückgekehrt, nahm er Heinrich dem Löwen sein Land. Der 6. Römerzug war ein Weg des Triumphes. Friedrich vermählte seinen Sohn Heinrich mit Konstanze von Sizilien. Sie brachte ihrem jungen Gemahl und damit auch dem Reiche als Heiratsgut das normannische Unteritalien zu. Die Stadt Mailand erbat sich die Gunst, die Hochzeit aufs Prächtigste ausrüsten zu dürfen. Als Kaiser Rotbart auf seinem Kreuzzuge in einem reißenden Fluss ertrank, stand sein Kaisertum auf stolzer Höhe. Es erstreckte sich von der Nordsee über Lothringen und Burgund bis tief nach Italien hinein. Friedrich Barbarossa trennte Schlesien von Polen und stellte es unter die Hoheit des Reiches. Die Fürsten von Böhmen wurden Reichsfürsten. Unter Barbarossa war Deutschland wieder die führende Macht in Europa. Auf dem Reichsfest zu Mainz 1184 erschienen Abgesandte aller Länder, um ihm als Schutzherrn zu huldigen. Die Erinnerung an die Größe und Blüte seines Reiches ist dem deutschen Volk nie verloren gegangen. Sie findet ihren Ausdruck in der Sage vom Kyffhäuser. Friedrichs des ersten Nachfolger, hielten sich fast nur in Italien auf. Die Geschicke des Reiches überließen sie den Fürsten. Diese machten sich unabhängig und dachten nur an ihren eigenen Vorteil. Die Macht des Reiches zerfiel. Der Osten des Reiches war dem Ansturm fremder Völker schutzlos preisgegeben. Im Westen war Frankreich geeint und mächtig geworden. Gemeinsam mit dem Papst begann es den Angriff auf deutsches Reichsgebiet. Das erste Deutsche Reich bis zum Westfälischen Frieden, Teil 5. Die Rückgewinnung des deutschen Ostens. Die Züge der deutschen Kaiser nach Italien hatten Deutschland oft in schwere Kämpfe verwickelt und viel Blut gekostet. Der Norden und Osten des Reiches waren darüber vernachlässigt worden. Einzelne Männer erkannten dies und lenkten die deutsche Volkskraft dorthin. Im 12. Jahrhundert war Deutschland stark bevölkert. Es fehlte an Siedlungsland. Der Osten dagegen bot Raum. Brandenburg. Der Kampf gegen die Slawen wurde unter Kaiser Lothar, einem Vorgänger Barbarossas, wieder aufgenommen. Er gab 1134 die Nordmark an Albrecht den Bären aus dem Geschlecht der Askanier. Dieser und seine Nachfolger gewannen in zähem Kampf das Land bis zur Oder. Sie riefen Ritter, Bauern und Handwerker aus allen Teilen des übervölkerten Deutschen Reiches in ihr Land. Gen Ostland wollen wir fahren. Es war Flut. Laut donnerten, brausten und rauschten die Wellen der Nordsee gegen den Deich, hinter dem das friesische Dorf mit seinen strohbedeckten Scheunen, Stallungen und weiträumigen Bauernhäusern lag. So ist das schon Jahrhunderte gewesen. Aber an diesem Tage herrschte große Aufregung unter den Bewohnern. Die Marschbauern waren bei der Kirche versammelt und lauschten aufmerksam den Worten des Ritters Friedhard von Bernburg, der am Morgen in das Dorf gekommen war. Mein Herr, der Markgraf Albrecht der Bär, hat den Slawen jenseits der Elbe viel Land abgenommen. Nun braucht er Bauern, die das Land besiedeln, und Ritterschaft, die es verteidigen hilft. Aber auch Handwerker sind nötig für die Dörfer, Flecken und Städte, die im Ostland entstehen sollen. Schickt die zweiten und dritten Söhne eurer Höfe hinaus ins Brandenburger Land, damit es mit deutschen Menschen gefüllt und der Acker wieder bestellt werde. Der Reisige machte eine kleine Pause. Mit erhobener Stimme sprach er dann weiter. Eine Bedingung stellt allerdings unser Markgraf. Er will nur verheiratete Siedler ins Land nehmen. Die Zuhörer dachten daran, wie oft die nachgeborenen Söhne schon gemurrt hatten, dass sie ihr Leben lang als Knechte bei ihrem ältesten Bruder arbeiten mussten. Jetzt konnte den Unzufriedenen geholfen werden. Bis zum nächsten Morgen baten sich die Bauern Bedenkzeit aus. Dann kamen sie wieder zusammen. In ihrer Begleitung befanden sich die Söhne. Schlanke, blondhaarige Gestalten mit kühnen, schmalen Gesichtern. Dein Vorschlag gefällt uns, Friedhard von Bernburg, wandte sich der Dorfschulze an den Ritter. In ernster Beratung haben wir ihn geprüft. Wir sind mit einer Abwanderung einverstanden. Hier stehen die Jungmannen des Dorfes, die den väterlichen Hof nicht erben. Unsere Söhne sollen aber nicht arm in das fremde Land kommen. Jeder Hof wird seine Kinder so gut ausstatten mit Rüstung, Vieh, Saatkorn, Haus und Feldgeräten, wie es ihm nur möglich ist. Der eisgraue Uwe fuhr bedächtig fort. Eine Frau bringt jeder mit. Du hast ganz recht, Ritter. Auf jeden Hof gehört eine Bäuerin. Erst wenn Kinder heranwachsen, wird die Mark ein deutsches Land bleiben. Mit festem Handschlag verabschiedete sich der Bernburger. Er musste noch weiter in andere Dörfer, um noch mehr Siedler für seinen Markgrafen anzuwerben. Den langen Winter über wurde die Reise sorgfältig vorbereitet. In allen Marschdörfern gab es viel Arbeit. Überall waren die Männer damit beschäftigt, breite und starke Wagen zu bauen. Die Schmiede hatten Tag und Nacht zu tun, um alle Waffen, Truhen und Kästen herzustellen, die bei ihnen bestellt waren. Die Bäuerinnen webten für ihre abwandernden Kinder dicke Leinenballen und schönes Wollzeug. Als im nächsten Frühjahr die ersten warmen Sonnenstrahlen über den fetten Marschen lagen, wurden die Pferde vor die großen Planwagen gespannt, die bis oben hin mit Hab und Gut beladen waren. Der Abschied fiel schwer. Lange schauten die Marschbauern dem Zuge nach, bis er schließlich in der Ferne verschwand. Unterwegs trafen die Auswanderer ähnliche Wagenzüge. Die Fahrt ging über Bremen, dann durch die Lüneburger Heide. Nach 14 Tagen kamen die Siedler in Stendal an. Auf dem Marktplatz stand bereits Wagen an Wagen. Aus allen Teilen des Reiches, aus Friesland, Sachsen, Westfalen, Flandern und Holland waren die Jungbauern, die Rittersöhne und die Bürger hier zusammengetroffen. Der Markgraf Albrecht war selbst erschienen. Ernst klang seine Stimme über den weiten Platz. Nun wünsche ich euch, dass ihr euch wohlfühlt in der neuen Heimat, die ihr in wenigen Tagen erreicht. Dreierlei vergesst niemals: euren Herrgott im Himmel, eure deutsche Sprache und Art und das gute deutsche Recht, das wir von unseren lieben Ahnen übernahmen. Bei den Städtern soll allzeit das Magdeburger Recht gelten. Ihr alle lebt in meinem Land als freie Bauern und freie Bürger. Ihr Ritter schützt mit starker Hand den märkischen Boden. Ihr dürft es jedoch niemals wagen, die Bauern zu unterdrücken. Flug und Schwert gehören zusammen. Seid einig in Not und Gefahr. Haltet die neue Heimat fest und steht auf der Wacht gegen alle Gefahren, die das Reich bedrohen. Und nun fahrt bis in das Havelland. Seid stets fleißig, treu und tapfer und haltet des Reiches Fahne hoch. Wir geloben es, Markgraf Albrecht, riefen ihm die Neubauern zu. Dann gingen sie zu ihren Wagen zurück. Die Reiter stiegen zu Pferde. Bald rumpelten die schweren Planwagen zum Osttor der Stadt hinaus. Friedhard von Bernburg war der Führer des langen Zuges. Fröhlichen Herzens stimmte ein Jungbauer das Lied an. Na Ostland wille wie fahre, na Ostland wille wie meh, well over de grüne Heide, frisch over de Heide, da is ihn betere Steh. Allmählich löste sich die lange Wagenreihe auf. Friedhard hatte den Friesen, die inzwischen den klugen Sven zu ihrem Sprecher gemacht hatten, einen ortskundigen Führer beigegeben, der sie in ein fruchtbares Flusstal geleitete. Hier soll euer neues Dorf entstehen. Mit Sven steckte er am anderen Morgen die Straße ab. Darauf wiesen beide jedem Siedler ein Stück Land zu. 2 Hufe war es groß, 60 Morgen. Nun ging es mit Macht an die Arbeit. In den Wäldern der neuen Heimat erklangen bald die Äxte. Eichenpfosten wurden in die Erde geschlagen. Nach einigen Wochen stand zu beiden Seiten der Dorfstraße Gehöft an Gehöft. Nach dem Häuserbau begannen sie mit der Anlage der Dorfflur. Rings um die Siedlungen wurde in weitem Umkreis der Urwald ausgerodet, das Buschwerk entfernt, Heide umgebrochen, Sumpf und Moorland entwässert und Deiche gegen Überschwemmungen gebaut. Dann holten die Siedler die schweren Eisenpflüge herbei und brachen hinter ihren Gehöften einen langen zusammenhängenden Streifen Ackerland damit um. Sven wurde der Erbschulze dieses neuen Dorfes. Für seine Mühe bekam er ein größeres Stück Land, ein Sechstel der Dorfflur. Außerdem erhielt er das Recht, eine Mühle und eine Schenke anzulegen. Der Markgraf erließ den Neubauern den Zins für die ersten 10 Jahre. Aber auch Mönche, besonders vom Orden der Zisterzienser, kamen ins Land. Sie betrieben vorbildlich Acker- und Gartenbau und wurden dadurch Lehrer des Volkes. Die Ritter bauten Burgen zum Schutz gegen die Feinde. Als die erste Ernte herankam, war die Freude der Bauern über den Ertrag groß. Wenn es hier auch noch nicht so wächst wie in unserer alten Heimat, sagten sie zueinander, indem sie prüfend die Getreidekörner zwischen den Fingern rieben, so wollen wir doch damit zufrieden sein. Lasst uns den Boden nur immer gut bearbeiten, dann werden wir in einigen Jahren hier ebenso reiche Ernten bekommen wie unsere Väter in den saftigen Marschen. Sachsen. Die Mark Meißen an der Elbe und die Lausitz gab Lothar an Konrad von Wetten. Er und seine Nachfolger, die Wettener, haben das heutige Sachsen und die Lausitz dem Deutschtum zurückerobert. Bergleute aus dem Harz gewannen das Silber aus dem Erzgebirge und förderten auch die Erzschätze in Böhmen. Leipzig wurde Haupthandelsplatz. Böhmen. Die Herrscher Böhmens riefen deutsche Handwerker, Kaufleute und Bergleute in ihr Land. Ihre Städte an der Spitze Prag wurden nach deutschem Muster ausgebaut und nach deutschem Recht verwaltet. Ein großer Teil der Landbevölkerung dagegen blieb tschechisch. Das Donaugebiet und die Alpenländer. Im Südosten erwarben sich die Herrscher der Ostmark, die Babenberger, unsterbliche Verdienste um die Ausbreitung des Deutschtums im Donauraum und in den Alpenländern. Die Siedler kamen vorwiegend aus Bayern. Unter Barbarossa entstanden hier nach der Aufteilung der Besitzungen Heinrichs des Löwen selbstständige Herzogtümer. Sie wurden später unter den Habsburgern zum Staate Österreich zusammengeschlossen. Wien wurde Haupthandelsplatz und Ausgangspunkt der deutschen Kultur im Südosten. Schlesien. Schlesien war durch Barbarossa von Polen getrennt worden. Seine Fürsten riefen deutsche Ritter, Bauern und Handwerker in das Land. In kurzer Zeit war ganz Schlesien deutsch. 1241 schlug ein Herzog von Liegnitz den Ansturm wilder Mongolenhorden ab und rettete Europa vor der Überflutung durch die asiatische Rasse. Preußen und der Deutsche Ritterorden. Gründung des Ordensstaates und seine Blüte. In dem Lande zwischen Weichsel und Memel wohnten die alten Preußen. Ein Polenfürst versuchte vergeblich, sie zu unterwerfen. Deshalb rief er den Deutschen Ritterorden zu Hilfe. Nach den Kreuzzügen hatten die Ritterorden Palästina verlassen müssen. Unter dem Hochmeister Hermann von Salza folgte der Deutsche Ritterorden dem Rufe des Polenfürsten und zog 1230 nach Preußen. Der deutsche Kaiser hatte ihm seine Unterstützung zugesagt und ihm zugebilligt, dass alles eroberte Land unabhängiges Eigentum des Ritterordens sein soll. In einem 50-jährigen zähen Ringen, in dem der Orden durch freiwillige Kämpfer aus allen Gauen des Deutschen Reiches unterstützt wurde, gewann er das Land zwischen Weichsel und Memel. Er legte Burgen und Städte an, Königsberg, zog deutsche Siedler in das Land und gründete den Ordensstaat Preußen mit dem Sitz in der Marienburg an der Nogat, Ordensfarben schwarz-weiß. Es entstanden unzählige Dörfer und viele Städte, deren Namen noch heute an die Ordenszeit erinnern. Rastenburg unter anderem. Das ganze Gebiet wurde deutsches Land. Nach der Unterwerfung der alten Preußen dehnte der Orden seine Macht bis Kurland, Lettland und Estland aus. Auch die Gebiete westlich der Weichsel bis Pommern gehörten zum Ordensstaat. Im 14. Jahrhundert erlangte das Ordensland unter dem Hochmeister Winrich von Kniprode seine höchste Blüte. Der Untergang des Ordensstaates. Der Orden nahm nur Ritter aus dem Reiche als Mitglieder auf. Sie durften niemals heiraten. Angehörige des preußischen Landadels waren ausgeschlossen. So fehlte den Ordensmitgliedern die Bindung an Blut und Boden. Die Städte waren neidisch auf den Handel des Ordens. Sie mussten hohe Steuern zahlen. Adel und Städte wurden unzufrieden und traten in geheime Verbindungen mit dem Landesfeind, dem König von Polen. Polen hatte sich mit Litauen vereinigt. Es wurde mächtig und begann den Kampf gegen das Deutschtum. 1410 besiegt der König von Polen den Orden in der Schlacht bei Tannenberg. Die Schlacht bei Tannenberg. Schweigend breitet sich südlich von Osterode die Ebene aus. An manchen Stellen ist sie von großen Wäldern und Seen unterbrochen. Während die Sonne über den weiten goldenen Kornfeldern liegt, zieht von allen Seiten die Streitmacht des Ordensmeisters Ulrich von Jungingen heran. Hier kommen die Gebiettiger mit ihren Fähnlein, dort die Ratsherren der preußischen Städte mit ihren Kriegern und zwischen den Scharen und Geschützen des Deutschritterordens marschieren die vielen tausend Söldner aus dem Reich, die Bogenschützen aus Holland und die wallonischen Spießträger. Von Osten her wälzen sich die Heere des Feindes heran. In unübersehbaren Haufen kommen sie über die Höhen. König Jagiello, der Herrscher über Polen und Litauen, hat sie alle aufgeboten, die Litauer, Ruthenen und Ukrainer, sogar die wilden Tataren, Walachen und Sarazenen. Ihnen folgen die Heerbanne der Polen. Den Schluss bilden Schwärme böhmischer und bärischer Söldner. Die Nacht ist scheußlich, Blitz auf Blitz erleuchtet das Feldlager des Deutschrittenorders taghell. Ungeheure Regenfluten stürmen nieder. Der Sturm reißt alle Zelte von den Pflöcken und weht die Planen in das Land. Aber noch ist das Polenheer weit entfernt. Da sprengt ein Reiter in das Lager und berichtet von den Gräueltaten der Polen. Rachedürstend bricht das Heer auf. Stundenlang dauert der Marsch. Erschöpft, ausgehungert, durchnässt, trifft das Ordensheer bei Tannenberg auf den Feind. Bald steht es zum Kampf bereit. Doch beim Gegner herrscht noch ein wildes Durcheinander. In Ulrich von Jungingen lebt noch der Geist seiner germanischen Vorfahren. Er will die Schwäche des Feindes nicht ausnutzen und wartet, bis Jagiellos Heer kampfbereit ist. Endlich ertönt das Signal zum Angriff. In einer gewaltigen Staubwolke prallen die Heere aufeinander. Nach langem schwankenden Kampf weicht endlich Witthod, der Anführer der Litauer, zurück. Weithin erschallt das Siegeslied des Ordensheeres. Da geschieht der Verrat. Die Ritter vom Eidechsenbund verlassen das Kampffeld. Die kulmerländische Ritterschaft schwenkt zu den Polen. In die Lücken des Ordensheeres rückten die Feinde ein. Nach kurzem Kampf liegen der Hochmeister, die Ordensgebiettiger und fast alle Deutschherren auf der blutgetränkten Kampfstätte. Nur einige Haufen der Söldner, ein Teil der Landritter und die städtischen Aufgebote entkommen. In wilder Flucht ziehen sie der Weichsel zu. Die Polen sind jetzt Herren im Ostland des Reiches. Heinrich von Plauen. Schweiß und Staub bedeckt steht der Bote vor Heinrich von Plauen, dem jungen Komtur von Schwedt. Graf Friedrich von Zollern sendet mich. Es ist alles verloren, gnädiger Herr. Das Ordensheer ist vernichtet, der Hochmeister erschlagen. Rettet euch und euer Heer vor der Übermacht der Feinde. Zieht nach Westen ins Reich. Aber der Großgebiettiger folgt diesem Rat nicht. Er begibt sich im Eilmarsch nach Norden. Nur 3000 Ritter, Söldner und Kriegsknechte zählt sein Heer. Nach 3 Tagen hält der Komtur seinen Einzug in die Marienburg. Sie ist der letzte Schutz des Reiches im Osten. Schon nach wenigen Stunden reiten Boten in das Land hinaus. Am anderen Morgen fahren Bauernwagen auf Bauernwagen mit Hab und Gut voll beladen in die Ordensburg. Ihnen folgen die Bürger der Stadt Marienburg. Als der nächste Tag graut, steht die Stadt in hellen Flammen. In Remter ist der Konvent versammelt. Ernst spricht der Komtur zu den Rittern. Der König von Polen zieht mit großer Heeresmacht heran. Lasst uns dem Kampf mit starkem Herzen entgegensehen. Wir Deutschritter wollen bis zum letzten Atemzuge für unsere Fahne kämpfen, wie es uns die Regel unseres Ordens vorschreibt. Die Ritter treten vor. Einer nach dem anderen reicht Heinrich von Plauen fest und stumm die Hand. Dann wählen sie ihn zum Nachfolger des toten Hochmeisters. Der Kampf um die Marienburg. 10 Tage später bringt ein Kundschafter die Meldung, der Feind ist im Anmarsch. Daraufhin nehmen die Ritter auf den Wehrgängen die Plätze ein. Am nächsten Morgen ist die Burg von allen Seiten von Feinden eingeschlossen und der Sturm beginnt. Polen und Litauer, Tschechen, Ruthenen, Ukrainer, Tataren, Walachen und Sarazenen rennen gegen das Bollwerk an. Tag für Tag wiederholen sie die Angriffe, aber die Verteidiger halten Stand. Von den Handwerkern werden nachts die Schäden wieder ausgebessert, welche die Kanonenkugeln in die Mauern hineingerissen haben. Ruhig und entschlossen stehen die Ritter. Nicht einen Augenblick wankt ihr Mut. Auch die Bürger und Bauern in der Burg sind bereit, heldenhaft zu sterben. Im Lager der Feinde herrscht wilde Zügellosigkeit. Im weiten Umkreis plündern ihre Kriegerhorden die Dörfer aus. Schon nach wenigen Tagen sind alle Gehöfte verwüstet. Die Beute wird verprasst und verjubelt. Auf der Ordensburg werden bald die Nahrungsmittel knapp. Heinrich von Plauen sinnt, ob nicht eine Rettung möglich ist. Unerschrocken begibt er sich mit einigen Ordensrittern zum polnischen König und bittet: Schließe mit uns Frieden. Wir geben dir als Kriegsentschädigung das Kulmerland und Pommerellen. Hochmütig weist ihn der Polenkönig zurück. Das gesamte Ordensland ist der einzige Friedenspreis. Übergebt die Burg, danach fleht um Gnade. Heinrich von Plauen reißt ein wenig den Kopf in den Nacken. Stolz entgegnet er Jagiello: Wir haben ein Gesetz, das uns befiehlt, den Tod der ehrlosen Feigheit vorzuziehen. Solange noch ein einziger Ordensritter lebt, wird euch die Burg nicht übergeben werden. Wir sind entschlossen, eher miteinander zu sterben, als die Ehre des Ordens aufzugeben. Nimmermehr werden wir uns einem schändlichen Frieden beugen. Er wendet sich um und reitet nach der Marienburg zurück. In Remter empfängt ihn erwartungsvoll die Ritterschaft. Der Statthalter gibt den Befehl: Wir verteidigen die Burg bis in den Tod. Schweigend gehen die Ritter hinaus. Wieder rennen König Jagiellos Sturmscharren gegen die Mauern an. Aber die Eingeschlossenen verteidigen sich tapfer und verbissen, obwohl Not und Nahrungsmangel ihre Kräfte schwächen. Allmählich werden auch die Lebensmittelvorräte bei den Feinden knapp, denn das umliegende Land ist weithin verwüstet. Eines Morgens erhält der Ritterorden Hilfe. Die Stadt Königsberg hat Schiffe mit Mannschaften und Vorräten an Mehl, Brot und Fleisch gesandt. Die Ordensritter wagen einen kühnen Ausfall. Während der Schlacht gelangen die Schiffe ungehindert an die Burg. Dadurch erleidet die Zuversicht der Feinde einen heftigen Stoß. Zudem brechen in dem Lager der zügellosen feindlichen Horden Ruhe und Pest aus und ihre Angriffe hören bald auf. Als noch die Nachricht in die Burg gelangt, dass der Ungarnkönig und der Landmeister von Livland in Polen eingefallen sind, steigt bei aller Not die Zuversicht der Eingeschlossenen. Nach einigen Tagen schickt Jagiello einen Boten zu Heinrich von Plauen. Unser König bietet dir den Frieden, du musst aber das Kulmerland und Pomerellen an ihn abtreten. Aber heute lehnt der Statthalter ab. Damals schlug mir euer König diese Friedensbedingungen ab, jetzt gebe ich kein Land mehr heraus. Die Feinde räumen nach fast zweimonatiger Belagerung das Feld. Ihr großes Lager geht in Flammen auf. Um die Ordensburg legt sich ein mächtiger Ring von Feuer und Rauch. Nur mit großer Mühe wehren die Verteidiger die wütenden Flammen von ihrer Burg ab. Als am anderen Morgen der Brand erlischt, ist kein Feind mehr zu sehen. Jagiello ist in sein polnisches Reich zurückgezogen. Heinrich von Plauen aber reitet mit seinem Heer durch das weite Ordensland. In wenigen Tagen hat er die vier verräterischen Bischöfe des Preußenlandes, die treulose Kulmer Ritterschaft, den abtrünnigen Adel und die Städte Pomerellens niedergeworfen. Das Preußenland ist wieder deutsch. Nach neuen Unruhen im Innern und neuen Kämpfen mit Polen verlor der Orden im Zweiten Frieden zu Thorn 1466 Westpreußen, Danzig und Thorn an Polen und behielt nur Ostpreußen, aber auch nur als polnisches Lehen. Zur Zeit der Reformation wurde der Ordensstaat in ein weltliches Herzogtum umgewandelt. Dieses fiel 1618 durch Erbschaft an Brandenburg. Ungarn und Polen. Die Fürsten von Ungarn und Polen wussten den Wert der deutschen Siedler zu schätzen. Nach Ungarn kamen Bauern und Handwerker aus den Gebieten von Rhein und Mosel und fanden im heutigen Siebenbürgen Wohnsitze. Hier entstanden die Städte Klausenburg und Kronstadt. Die Nachfolger dieser Zuwanderer haben ihr Deutschtum bis heute erhalten. Es sind die Siebenbürger Sachsen. In Polen ließen sich die Deutschen vorwiegend in den Städten nieder, so in Warschau, Krakau und Litzmannstadt. Zahlreiche polnische Städte hatten deutsches Recht. Wir verabschieden uns für heute. Und auf, deutsches Volk! Erwache!